Rechten, Mitte, Mütter. Welchen eines Großvaters? Welchen? Was? Mit welchen? Ihnen welchen? Vernetzt des Chirurgen mitten eines welchen? Taumelt welchen Zeitern von Knochen? Der starre Blick welchen? Verschlossene Blüten an eines Kindes welchen? Erwoben vom Vortag mit vernetzt welchen? Läuft schnell und rennt jetzt. Also des Wahrnehmungsrandes. Des bersten Prasseln, welchen Weg unsichtbar hat. Der starre Blick. Verwitterte Zäune. Helligkeit. Steinerne Hände. Glitzern. Birst. Vexiert in Arkaden. Augen. Am Rand der neunten Stunde. Zimtrinde. Dasein. Klarheit. Die Ruhe zurückschlagen. Des neunten kein Rind aus. Echo erwartend. Tau. 50. Die Ruhe des Einsamen. Von Knochen. Dunkel und Zikaden. Der Raum. Harren. In lichtlosem Teinklang. Der Raum. Klarheit. Noch. Dämmerung, Zimtrinde und ein verwelktes Gesicht, Helligkeit, ein Körper, durchzogen, langsam, keine Antwort, übersät, Mauer. Das heiße Ausschnitt auf dem Gesehen eines Kindes. Spannend. Geist. Ein Körper. Unwahrscheinlich. Kein Gartenschlauch in den frierende Hände. Ein leises Rufen. Echo erwartend. Des Chirurgen. Geknüpft daran. Gesehen. An der Kasse. Ruinen. Echo erwartend. Möglich. Das dreiklängige Menü. Spuren. Bergen. Salziger möglich. Geschmack. Salziger Sturz. Geschmack. Dämmerung. Und taumelt möglich. Und humpelt und geht. Unwahrscheinlich. So also. Und möglich. Zeiten des Wandels. Ruinen. Kein überspielt. Ein Körper. Ein Ruf. Bergen. Ein. Eines Treffens. Antwort. Traum. Stunden. Ablauf gesehen. Ablauf. Stunden. Zeiten des Wandelns und Zähne. Sprache. Glasiert mit Heustau. Aus alten Warten. Oktaedrisch. Spuren in den vom Vortag. Wahrgenommene Zustände. Der Raum. Sphäre. Antwort. Das Brechen. Taumelt und humpelt und geht. Ein Rinnen. Mit einem Körper. Starre Blick, verwitterte Zäune. Am Rand der neunten Stunde. Ruinen Silber eines Kindes und Asse. Echo erwartet Stimmschwund. Verwitterte Zäune. Kühl aus Glas. Taumelt und humpelt und geht. Am Rand Trauben. Stürzt. Ein Kauen an den Plätzen. Perlenband. Füllt sich an einer widersonnten Mauer. Fürchtend. Als fremdes Echo erwartet eines Treffens und füllt sich die Ruhe des Einen. Kein Warten. Ein verwelktes Gesicht. Kein Abklang. So also noch birst. Frierende Hände. Das Tosen eines Wasserfalls. Die Enttäuschung vom Vortag. Das Nachholen eines Treffens, eine verlorene Murmel aus Glas kommt ins Rollen beim Abfahren des Zuges. Ein Geschlagener krümmt sich und kneift die Augen, ein Perlenband reißt und rinnt aus, Prasseln von Durchlöchertem auf harten Fliesen. Das heiße Wasser im Gartenschlauch Sommers, das Betteln eines Kindes an der Kasse. So dringendes Bedürfnis nach Nähe, dass die Knie nachgeben. Die Ruhe des Einsamen. Schmetterlingsflügelschlag am Rand der neunten Stunde, am Radrand des neunten Ablaufs von 10 Litern Wasser über ein Schilfrohr zurückschlagen. Ein von Teleobjektiven gerundeter Ausschnitt des Wahrnehmungsrandes, Spheroid, von Lidersatentinen durchzogen, geädert, vernetzt, Wegwarten überwuchert, übersät von Spuren des Wartens, oktaedrisches Ballendasein, in lichtlosen Tiefen unsichtbares Schwimmen, Velum schlagen dunkel und kühl die Spiegelungen des Dunklen und Kühlen. So also dunkel und kühl. Schmetterlingsflügel schlag also ein abgeholztes Gefühl. Klarheit auf dem Bambuskahlschlag neunter Stunden. Taumelt und humpelt und geht. Taumelt und humpelt und geht und läuft. Und geht und läuft schnell jetzt und rennt. Und läuft schnell und rennt jetzt und nimmt den Weg in Sprüngen. Und fällt und rennt jetzt und fällt und nimmt den Fall im Laufen und stürzt. Die Ruhe des Einsamen. Ein leises Rufen in den stillen Bergen. Echo erwartend und fürchtend. Harren und warten in die Dämmerungsstille hinein. Noch ein Ruf hinterher, geknüpft daran, wahrscheinlich auf immer. Kein Abklang, kein Werden von Helligkeit, Antwort und Echo, kein Stimmschwund, kein Verklingen, keine dünnere Luft. Zurückschlagen, verschlossene Blüten am Wegrand, Ruinen aus alten Zeiten des Wandelns. Große Trauben an einer widersonnten Mauer reifen oder nicht? Wahrscheinlich und möglich und unwahrscheinlich. Heiseres Beten am Feldrand, heiseres Wehen im Stimmband, Buben im Fluss, verwoben in einem flüssigen Teppich, glitzern, mit Sprudeln, mit Wellen, mit Gurgeln, mit Steinborsten, Teppich stoppern aus Schlamm und Schotter. Eingelagerter Sprachraum. Pasteurisierte Fragmente gutturalen Gestammels. Am Sprachraumufer die Wortwerft. Ökotones Ausfließen in noch nicht wahrgenommene Zustände. Ausgebuchtete Langeweile unter feuchtem Gestein. Satzlarven. Salziger Geschmack eines Traumes vom Schlaf in der Waschküche. Silberfischchen und Asseln, leinerne Wände, steinerne Hände, helle Fliesen, gebrannt und glasiert mit Heustaub und Zikadengesang. Langsame Verwirrung der stille entwöhnten Augen. Aufkeimende Irre und Sprache. Helles Fließen, gebannt und vexiert in Arkaden, aufkeimende Irre unter der sprachbegerbten Haut damals. Kein Weggehen, kein Frösteln, keine Belehrung, kein Abstand, kein Stahlgitter, keine Bewegung, kein Übergriff, keine Schweigeminute, kein Anstand, keine Verklärung, kein Bänderriss, keine Aneinanderreihung von Verzerrungen, Gähnen. Geflimmer von Hitze über dem Asphalt, einsetzende Kälte beim Hinabgang in den Keller, Luft schlägt um sich mit der Gewalt seiner intrinsischen Leere, erschlägt Wolken und Nebel und Tau und Frost und Dunst aller ungesehenen Zeiten zwischen Mittag und Mittag. Einsätzige Kälte also unten im Keller, hallende Tritte zwischen morschen Türen, und Zementstaub am Boden, abgesonderter Brechreiz der Steine, das Hundertfüßler-Element. Blaue Lichter am Rand des Waldes, Nachtfalter und Käfer auf Flügen zum Mond. In ertrinkender Stille, ertrinkende Augen. Welt als einmal Gesehenes. Gesehen. Das Fleisch ein abgeholztes alten Hut. Das war nicht ein Hut. Glitzern, werden. Einsätzige Kälte also unten im Keller. Hallende Türen, morsche Tritte, plötzliche Stille. Gärungsgeruch. Die Hand, die Kerze, die Flamme ruhig, das Tropfen im nächsten Raum, das Klacken des Stromzählers, das Knacken der Bockkäfer in den rissigen Fichtenholztrame. Krachen, krachen, knistern, krachen, knirschen. Und wieder krachen. Und ein Atem voll Luft nur. Ein Atem voll nur. Im letzten Kornfeld sich wiegende Ähren, Perlengeprassel auf Fliesen. Erste Kirschen in lauen Gärten, Kornfeld fließende Ähren, taumeln gegen den Pfahl, das Fallen, das Zurückschlagen, das Auge vom Mund aus, hermetische Netzhaut, Nerven und Wörter in Farben, gedämmerte Stäbchen und dämmernde Zapfen. Eine unsichtbare Beziehung ist zu Ende. Früchte fallen, verschlossene, offene, reife, duftende, unreife, eingebrachte Steinfrucht, Keimung und Wachstum, geborgene Melodie einer Steinfrucht, unfruchtbar, steinern, Oreaden unter eingerollten Tausendfüßlerkolonien, geöffnet und leer, böhmend Geruch von den Hängen, Grillen, Südwind, heisere Stimmen, Abschied, Gärung und Wehmut, ausblutende Lichter am Rand des Waldes, Nachtfalter. Geöffnet und leer. Ömt Geruch von den Hängen, Grillen und Südwind. Heisere Stimmen, Abschied, Gärung und Wehmut. Ausblutende Lichter am Rand des Waldes, Nachtfalter und Blau auf Käfern zum Mond. Verbogene Auszeit läutet mehrmals ins große Gelb herein. Gelb des Feldes, der Wiesen, des Falbenlaubs, der Tagetes, der Forsythie, Schwalbenschwanzgelb. Antiquitäten umgorene Traubendüfte an Hainen, halb kreisrund, kreisrund, dasselbe. Vom Zentrum, von der Mitte zum Zentrum. Das Gleiten der Flügel. Wort durch Wort. Definitionseinheit Baum, Flechte, Feld, Vase, Steppe, Baum, Flechte. Feld, Flechte, Feld, Vase, Steppe. Das Labyrinth der Erinnerung. Endliche Flucht. Und das Wort als endlose Flucht aus dem Wort. Aufgelöster Duftwerk Anthrazit über dem Hain. Vogelruhe bevölkert. Zeit. Ein laufendes Kind, ein von Sonne überfülltes Feld, gießt Licht auf den Weg. Licht umspült Kiesel, Licht ist warm und trocken auf Sand, ist warm und nass in der Lache, eine leere Flasche unter dem Tisch. Tote Fliegen am Fensterbrett, im See ist spürbare Leere, die Luft hingegen ist dick, mit schweißnassen Händen nichts zu zerteilen. Der Mann riecht an Tautropfen, eine vorüberfahrende Abfolge von Farben und Zwischenräumen. Blau. Leere, blau, leere, blau. Blau. Und nie fahl werden orange, gelb, hell. Nie leere, nie fern, kein Gesicht, keine Augen, keine Antwort, kein Blick. Ein Zustand ist beschrieben. Eine Türe schlägt zu. eine vorüberfahrende Abfolge von Farben und Zwischenräumen. Blau, leere Blau, leere Blau, leere Blau und nie fahl werdendes Orangegelb. Hell, nie leere, nie fern. Kein Gesicht, keine Augen, keine Antwort, nie Ableger eines anderen, nie etwas im Gesichtskreis, kein Blick. Kein Zustand ist beschrieben, keine Türe schlägt zu, eine Scheibe kreiselt am Eis. Ein Zug fährt, eine Windflocke überwuchert den Schatten, eine Kehre auf der Kehlkugel eines halben Kegels, cooler Vulkan. Rundum in Schleifen ziehen Krähen hinab und Touristen hinauf. Weißen Hüten, Antwort und fremden Sprachen. Ein Satz ist gesprochen, mit blauen Hüten und eigenen Sprachen, Fremde als Fremde erkannt, Haus als Haus gesehen, Tier als Tier begrüßt, eine Wange ist taub, ein Abschied ist schwer, eine Gambe ist alt, Tartüff hat verspielt, das Eis ist gegessen, die Waffel zerstampft, der Zucker über glühender Ofenplatte vergossen, ausgestreut. Der Raum füllt sich mit einem Körper, dem Rauch. Das Fenster birst. Ein Körper. Das Fleisch birst. Das Fleisch bleibt intakt. Fremdes wird als Fremdes verkannt. Eine verwesende Uhr im Rinnstein. Ein Rinnsaal. Helligkeit durchzogen. Das Brechen von Knochen, das Bersten von Zähnen, das Platzen des Amalgams, das Krachen der Kieferspitzen, das Verebben des Eiters, der starre Blick des Chirurgen, das dreiklängige Menü der Verliebten, Najadengeflüster, mit großen Bissen verschlungener Raub, verwischte Telefonnummern, mit Tinte geschriebene Entschuldigung für das immerwährende Fernbleiben. Eine alte Tasse zerbricht. Ein Mann erwacht inmitten eines unbekannten Turms. Regentropfen gefrieren an einem kalten Trinkglas. Ein synthetischer Klang, ein verwelktes Gesicht, eine Traubenschlucht zwischen Häusern. Ein versunkenes Schloss, lange Haare zeichnen Ornamente im Wind, unter den fallenden Äpfeln verdichtete Luft, ein schreiendes Kontinuum, ein in die Mitte steigender Kreis, ein Eisbruch im Sommer, ein bergwärts Vermisster, ein im Gletscher gefundener Ring mit der Inschrift »Verlorenes Misstrauen«. Ein aus der Mitte fallender Kreis, eine mit Tinte geschriebene Entschuldigung für immerwährendes Fernbleiben, ein synthetischer Klang mit Tinte geschrieben, ein verwelktes Gesicht, der Lavafluss erreicht den Pulsschlag des Binnensees, flaches Wellenschlagen, die Arrhythmie der Ozeanferne, Hunde bellen im Herbst, verwitterte Zäune, ein Stehen vor Felsen und Höhlen, ein halbnackter Junge verlässt das Dorf. 7 Minuten zuvor roch seine Haut noch nach Zimtrinde und Walnuss, so berichtet das Mädchen, an dem er vorbeiging. Ein lautloses Berichten, ein Kauen an Worten, ein Kauen an Ingwer, ein Kauen an der plötzlich fehlende Schwere des Leibes. Thank you. Geschnellter Pfeil hält inne im Flug und verdunstet, als die schwere Glocke läutet, wird Föhn und reißt an den verlassenen Hütten. Menschen kommen und warten auf Einlass und rauchen Pfeife. Menschen kommen und warten auf Einlass, bis die Türen sich öffnen. Großgrüne Schatten ziehen durch die Dämmerung. Menschen kommen. Lauter Stille. Menschen und Tiere kommen und warten auf Einlass. Alt, Thank you.